Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 979 an Goethe, Weimar, 17. Januar 1805. Die Mitschuldigen haben gestern ein allgemeines Vergnügen gemacht und werden es immer mehr, wenn die Schauspieler mit diesem Vers besser umgehen lernen. Becker hat sein Bestes getan, stellenweis hat sich auch die Silly gut gehalten. Unzelmann wollte nicht ganz in seine Rolle passen. Mit Wolf konnte man sehr zufrieden sein. Es ist zwar hier und da etwas Anstößiges gewesen, aber die gute Laune, in die das Stück versetzt, hat diese Dezenzrücksichten nicht aufkommen lassen. Die Großfürstin hat sich sehr ergetzt, besonders hat die sublime Stelle mit dem Stuhl ihre Wirkung nicht verfehlt. Bei dem Bürgergeneral ist mir wieder die Bemerkung gekommen, dass es wohlgetan sein würde, die moralischen Stellen besonders aus der Rolle des Edelmanns wegzulassen, soweit es möglich ist, denn da das Interesse des Zeitmoments aufgehört hat, so liegt es gleichsam außerhalb des Stücks. Das kleine Stück verdient, dass man es in der Gunst erhalte, die ihm widerfährt und gebührt, und es wird sich recht sehr gut tun lassen, ihm einen rascheren Gang zu geben. Ich bin gestern, wie ich Unzelmann wieder gesehen, bei mir selbst zweifelhaft geworden, ob ich ihm den Hippolyt anvertrauen kann, vorzüglich, weil ihm doch noch die eigentliche Männlichkeit fehlt und der Junge noch zu sehr in ihm steckt. Sollte Oels noch zu rechter Zeit hier sein, so wäre dieser mir lieber, und zu rechter Zeit käm er noch immer, wenn er nur auf den Mittwoch gewiss hier wäre, da er gut lernt und die Rolle gar nicht groß ist. Ich hoffe zu hören, dass Sie sich wieder besser befinden. S.C.H.